Kapitel 4 Willkommen. Es ist Montagmorgen. Die erste Woche für Familie Wagner in Glücksdorf beginnt. Koljas Vater geht zuerst aus dem Haus, um 20 vor 7. Die Arbeit in der Werkstatt beginnt schon um 7 Uhr. Kolja und Boris müssen mit dem Bus zur Schule fahren. Sie müssen um 7:15 weggehen. Alina kann zu Fuß gehen. Der Weg ist nicht weit. Um 7:45 bringt die Mutter Dennis zum Kindergarten. Hoffentlich gefällt es den Kindern hier, denkt sie. Alles ist neu, auch für mich. Kolja steigt aus dem Schulbus und geht gleich zum Lehrerzimmer. Da bist du ja, das ist schön, sagt der Direktor. Warte hier vor der Tür. Ich bringe dich dann in die Klasse. Viele Schüler gehen durch den Flur. Alle sehen Kolja an. Wer ist denn das? Hört Kolja. Und kennst du den? Ein anderer Schüler fragt, in welcher Klasse ist denn der? Hoffentlich kommt er nicht zu uns. Mann, wie blöd, denkt Kolja. Alle sprechen über mich. Warum bin ich hier? Kolja sieht auf die Uhr. Es ist genau 8. Die letzten Schüler laufen schnell in ihre Klassen. Aber Kolja muss immer noch warten. Wo bleibt nur der Direktor? So, Kolja, jetzt gehen wir. Du kommst in die 7b. Die Klassenlehrerin heißt Helga Müller. Aha. Und wie gefällt es dir hier? Ich weiß nicht, ich bin erst seit 2 Tagen da. Die Klasse ist sehr nett. Schön. Wir sind da. Der Direktor geht mit Kolja in die Klasse. Der Direktor sagt noch ein paar Sätze, aber Kolja hört gar nicht richtig zu. Alle Schüler sehen ihn an. Mann, wie blöd ist das? Alle sehen mich an. Ist das peinlich? Denkt Kolja wieder. Ich wünsche dir viel Glück bei uns, hört Kolja noch, und dann geht der Direktor. Die Klasse hat heute Mathe in der ersten Stunde. Du kannst dort hinten sitzen, sagt der Mathelehrer. Wir wollen dich gern ein bisschen kennenlernen. Habt ihr Fragen an Kolja? Die Schüler haben Fragen, viele Fragen, und Kolja gibt alle Antworten. Aus Berlin. 2 Brüder und 1 Schwester. Mein Vater arbeitet hier in einer Werkstatt. In der Kiewer Straße. Nein, nur ein bisschen Fußball. Am 20. Mai. Deutsch, Ukrainisch und Englisch. Physik ist gut und Mathe geht auch. Hast du Mathe gesagt? Der Mathelehrer sieht Kolja freundlich an. Dann machen wir doch jetzt Mathe. Ich habe aber noch eine Frage, ruft ein Schüler. In der Pause ist viel Zeit für Fragen, sagt der Lehrer. Jetzt ist Mathe dran. Kolja lernt am Vormittag noch andere Lehrer kennen, auch Frau Müller. Und viele Schüler. So viele Namen. Nach der letzten Stunde gehen die meisten zusammen nach Hause, zu zweit oder zu dritt. Kolja bleibt allein. Niemand fragt ihn, willst du mitkommen? Er geht allein nach Hause.